Sie müssen keine Angst haben, ich lese das nicht alles, was hier liegt. Es ist mehr eine Wundertüte, aus der ich was raussuche. August 41, aus dem Arbeitsjournal von Bertolt Brecht. Walter Benjamin hat sich in einem kleinen spanischen Grenzort vergiftet. Die Gendarmerie hatte den kleinen Trupp, zu dem er gehörte, aufgehalten. Als seine Reisebegleiter am nächsten Morgen ihm mitteilen wollten, dass die Weiterreise gestattet sei, fanden sie ihn tot. Ich lese die letzte Arbeit, die er dem Institut für Sozialforschung eingeschickt hat. Günther Stern gibt sie mir mit der Bemerkung, sie sei dunkel und verworren. Ich glaube, auch das Wort schon kam darin vor. Die kleine Abhandlung behandelt die Geschichtsforschung und könnte nach der Lektüre meines Cäsar geschrieben sein, mit dem Benjamin, als er ihn in Swendborg las, nicht allzu viel anfangen konnte. Benjamin wendet sich gegen die Vorstellungen von der Geschichte als eines Ablaufs, vom Fortschritt als einer kraftvollen Unternehmung ausgeruhter Köpfe, von der Arbeit als der Quelle der Sittlichkeit, von der Arbeiterschaft als Protégés der Technik und so weiter. Er verspottet den oft gehörten Satz, man müsse sich wundern, dass sowas wie der Faschismus noch in diesem Jahrhundert vorkommen könne, als ob er nicht die Frucht aller Jahrhunderte wäre. Kurz, die kleine Arbeit ist klar und entwirrend, trotz aller Metaphorik und Judaismen. Und man denkt mit Schrecken daran, wie klein die Anzahl derer ist, die bereit sind, sowas wenigstens misszuverstehen. Aus dem Text über den Begriff der Geschichte. 1. Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, dass er jeden Zug eines Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in türkischer Tracht, eine Wasserpfeife im Munde, saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man historischen Materialismus nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst nimmt, die heute bekanntlich klein und hässlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen. Aus einem Text über Kafka zur 10. Wiederkehr seines Todestages, Potjomkin. Es wird erzählt, Potjomkin litt an schweren, mehr oder weniger regelmäßig wiederkehrenden Depressionen, während deren sich niemand ihm nähern durfte und der Zugang zu seinem Zimmer aufs Strengste verboten war. Am Hofe wurde dieses Leiden nicht erwähnt. Insbesondere wusste man, dass jede Anspielung darauf die Ungnade der Kaiserin Katharina nach sich zog. Eine dieser Depressionen des Kanzlers dauerte außergewöhnlich lange. Ernste Missstände waren die Folgen. In den Registraturen häuften sich Akten, deren Erledigung, die ohne Unterschrift Potjomkins unmöglich war, von der Zarin gefordert wurde. Die hohen Beamten wussten sich keinen Rat. In dieser Zeit geriet durch einen Zufall der unbedeutende kleine Kanzlist Schuwalkin in die Vorzimmer des Kanzlerpalais, wo die Staatsräte wie gewöhnlich jammernd und klagend beisammen standen. Was gibt es, Exzellenzen? Womit kann ich Exzellenzen dienen? Bemerkte der eilfertige Schuwalkin. Man erklärte ihm den Fall und bedauerte, von seinen Diensten keinen Gebrauch machen zu können. Wenn es weiter nichts ist, meine Herren, antwortete Schuwalkin, überlassen Sie mir die Akten, ich bitte darum. Die Staatsräte, die nichts zu verlieren hatten, ließen sich dazu bewegen und Schuwalkin schlug das Aktenbündel unterm Arm durch Galerien und Korridore den Weg zum Schlafzimmer Potjomkins ein. Ohne anzuklopfen, ja ohne Halt zu machen, drückte er die Türklinke nieder. Das Zimmer war nicht verschlossen. Im Halbdunkel saß Potjomkin auf seinem Bett, nägelkauend in einem verschlissenen Schlafrock. Schuwalkin trat zum Schreibtisch, tauchte die Feder ein und, ohne ein Wort zu verlieren, schob er sie Potjomkin in die Hand, den erstbesten Akt auf seine Knie. Nach einem abwesenden Blick auf den Eindringling wie im Schlaf vollzog Potjomkin die Unterschrift, dann eine zweite, weiter die sämtlichen. Als die letzte geborgen war, verließ Schuwalkin ohne Umstände, wie er gekommen war, sein Dossier unterm Arm, das Gemach. Triumphierend, die Akten schwenkend, trat er in das Vorzimmer. Ihm entgegen stürzten die Staatsräte, rissen die Papiere aus seinen Händen. Atemlos beugten sie sich darüber. Niemand sagte ein Wort. Die Gruppe erstarrte. Wieder trat Schuwalkin näher. Wieder erkundigte er sich eilfertig nach dem Grund der Bestürzung der Herren. Da fiel auch sein Blick auf die Unterschrift. Ein Akt wie der andere war unterfertigt. Schuwalkin, Schuwalkin, Schuwalkin. Das ist eine Erklärung, glaube ich, für den Zusammenbruch des Ostens, diese Geschichte. Aus dem Text über den Begriff der Geschichte, Nummer 6. Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen, wie es denn eigentlich gewesen ist. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt unversehens einstellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern. Für beide ist sie ein und dieselbe, sich zum Werkzeug der herrschenden Klasse herzugeben. In jeder Epoche muss versucht werden, die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser, er kommt als der Überwinder des Antichrist. Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist. Auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. Ein kleines Zwischenspiel. Bettler und Huren aus dem Buch Berliner Kindheit um 1900. In meiner Kindheit war ich ein Gefangener des alten und neuen Westens. Mein Clan bewohnte diese beiden Viertel damals in einer Haltung, die gemischt war aus Verbissenheit und Selbstgefühl und die aus ihnen ein Ghetto machte, das er als sein Leben betrachtete. In dies Quartier Besitzender blieb ich geschlossen, ohne um ein anderes zu wissen. Die Armen, für die reichen Kinder meines Alters gab es sie nur als Bettler. Und es war ein großer Fortschritt der Erkenntnis, als mir zum ersten Mal die Armut in der Schmach der schlecht bezahlten Arbeit dämmerte. Das war in einer kleinen Niederschrift, vielleicht der ersten, die ich ganz für mich selbst verfasste. Sie hatte es mit einem Mann zu tun, der Zettel austeilt und mit den Erniedrigungen, die er durch ein Publikum erfährt, das für die Zettel kein Interesse hat. So kommt es, dass der Arme, damit schloss ich, sich heimlich seines ganzen Packs entledigt. Gewiss die unfruchtbarste Bereinigung der Lage. Aber keine andere Form der Revolte ging mir damals ein als die der Sabotage. Diese freilich aus eigenster Erfahrung. Auf sie griff ich zurück, wenn ich der Mutter mich zu entziehen suchte. am liebsten aber bei den Besorgungen. Und zwar mit einem verstockten Eigensinn, der meine Mutter oft zur Verzweiflung brachte. Ich hatte nämlich die Gewohnheit angenommen, immer um einen halben Schritt zurückzubleiben. Es war, als wolle ich in keinem Falle eine Front und sei es mit der eigenen Mutter bilden. Wie viel ich dieser träumerischen Resistenz bei den gemeinschaftlichen Gängen durch die Stadt zu danken hatte, fand sich später, als ihr Labyrinth sich dem Geschlechtstrieb öffnete. Der aber suchte mit seinem ersten Tasten nicht den Leib, sondern die ganz verworfene Psyche, deren Flügel faulig im Scheine einer Gaslaterne glänzten oder noch unentfaltet unterm Pelz, in welchem sie verpuppt war, schlummerten. Ein Blick, der nicht den dritten Teil von dem zu sehen scheint, was er in Wahrheit umfasste, kam mir nun zu gut. Schon damals aber, als noch meine Mutter mein Brödeln und verschlafenes Schlendern schalt, spürte ich dumpf die Möglichkeit, im Bund mit diesen Straßen, in denen ich mich scheinbar nicht zurechtfand, mich später ihrer Herrschaft zu entziehen. Kein Zweifel jedenfalls, dass ein Gefühl, ein trügerisches leider, ihr und ihrer und meiner eigenen Klasse abzusagen, Schuld an dem beispiellosen Anreiz trug, auf offener Straße eine Hure anzusprechen. Stunden konnte es dauern, bis es dahin kam. Das Grauen, das ich dabei fühlte, war das gleiche, mit dem mich ein Automat erfüllt hätte, den in Betrieb zu setzen, es an einer Frage genug gewesen wäre. Und so warf ich denn meine Stimme durch den Schlitz. Dann sauste das Blut in meinen Ohren und ich war nicht fähig, die Worte, die da vor mir aus dem stark geschminkten Munde fielen, aufzulesen. Ich lief davon, um in der gleichen Nacht, wie häufig noch, den tollkühnen Versuch zu wiederholen. Wenn ich dann manches Mal schon gegen Morgen in einer Torfahrt innehielt, hatte ich mich in die asphaltenen Bänder der Straße hoffnungslos verstrickt, und die saubersten Hände waren es nicht, die mich frei machten. Fantasiesätze von einem 11-jährigen Mädchen nach gegebenen Worten gebildet. Freiheit, Garten, verblichen, Begrüßung, wahnsinnig, Nadelöhr. Da die Freiheit nicht so schnell errungen wird, wie die Blätter im Garten verblichen sind, so ist ihre Begrüßung desto stürmischer und selbst die wahnsinnigen Laute, Leute, die ein Nadelöhr für größer als einen Affen halten, tun mit. Tischtuch, Himmel, Kopfkissen, Erdteil, Ewigkeit. Der Tisch vor ihm war mit einem Tischtuch bedeckt und unter freiem Himmel. Er lag auf dem Kopfkissen in dem weltentfernten Erdteil und schlief, als wollte er in Ewigkeit nicht mehr wach werden. Lippen, biegsam, Würfel, Seil, Zitrone. Ihre Lippen waren so rosig wie die biegsamen Rosen, wenn man sie angesteckt hat beim Spiel mit den Würfeln oder beim Seilziehen. Aber ihr Blick war bitter wie die Schale der Zitrone. Ecke, Betonung, Charakter, Schublade, flach. An der Ecke, er sagte es mit Betonung, sah ich einen Charakter, der wie eine Schublade flach war. Rohr, Grenze, Beute, belebt, mager. Das Rohr an der Grenze war ein Ort für Räuber. Hierher brachten sie ihre Beute, da der Weg nicht belebt war. Beim Mondlicht erschienen die Gestalten mager. Brezel, Feder, Pause, Klage, Firlefanz. Die Zeit schwingt sich wie eine Brezel durch die Natur. Die Feder malt die Landschaft und entsteht eine Pause, so wird sie mit Regen ausgefüllt. Man hört keine Klage, denn es gibt keinen Firlefanz. Aus dem Text Der Erzähler, Betrachtungen zum Werk Nikolai Leskows. aus einer gewissen Entfernung betrachtet, gewinnen die großen, einfachen Züge, die den Erzähler ausmachen, in ihm die Oberhand. Besser gesagt, sie treten an ihm in Erscheinung wie in einem Felsen für den Beschauer, der den rechten Abstand hat und den richtigen Blickwinkel, ein Menschenhaupt oder ein Tierleib erscheinen mag. Diesen Abstand und diesen Blickwinkel schreibt uns eine Erfahrung vor, zu der wir fast täglich Gelegenheit haben. Sie sagt uns, dass es mit der Kunst des Erzählens zu Ende geht. Immer seltener wird die Begegnung mit Leuten, welche rechtschaffen etwas erzählen können. Immer häufiger verbreitet sich Verlegenheit in der Runde, wenn der Wunsch nach einer Geschichte laut wird. Es ist, als wenn ein Vermögen, das uns unveräußerlich schien, das Gesichertste unter dem Sicheren von uns genommen würde, nämlich das Vermögen, Erfahrungen auszutauschen. Eine Ursache dieser Erscheinung liegt auf der Hand. Die Erfahrung ist im Kurse gefallen. Und es sieht aus, als fiele sie weiter ins Bodenlose. Jeder Blick in die Zeitung erweist, dass sie einen neuen Tiefstand erreicht hat, dass nicht nur das Bild der Äußeren, sondern auch das Bild der sittlichen Welt über Nacht Veränderungen erlitten hat, die man niemals für möglich hielt. Mit dem Weltkrieg begann ein Vorgang offenkundig zu werden, der seither nicht zum Stillstand gekommen ist. Hatte man nicht bei Kriegsende bemerkt, dass die Leute verstummt aus dem Felde kamen, nicht reicher, ärmer an mitteilbarer Erfahrung. Was sich dann 10 Jahre später in der Flut der Kriegsbücher ergossen hatte, war alles andere als Erfahrung gewesen, die von Mund zu Mund geht. Und das war nicht merkwürdig, denn nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch die Materialschlacht, die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken und unter ihnen in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen der winzige, gebrechliche Menschenkörper. Noch ein Text aus dem Erzähler. Valéry endet seine Betrachtung mit diesem Satz. Es ist fast, als fiele der Schwund des Gedankens der Ewigkeit mit der wachsenden Abneigung gegen langdauernde Arbeit zusammen. Der Gedanke der Ewigkeit hat von jeher seine stärkste Quelle im Tod gehabt. Wenn dieser Gedanke schwindet, so folgern wir, muss das Gesicht des Todes ein anderes geworden sein. Es erweist sich, dass diese Veränderung die gleiche ist, die Mitteilbarkeit der Erfahrung in dem Grade vermindert hat, als es mit der Kunst des Erzählens zu Ende ging. Seit einer Reihe von Jahrhunderten lässt sich verfolgen, wie im Gemeinbewusstsein der Todesgedanke an Allgegenwart und an Bildkraft Einbuße leidet. In seinen letzten Etappen spielt sich dieser Vorgang beschleunigt ab. Und im Verlauf des 19. Jahrhunderts hat die bürgerliche Gesellschaft mit hygienischen und sozialen, privaten und öffentlichen Veranstaltungen einen Nebeneffekt verwirklicht, der vielleicht ihr unterbewusster Hauptzweck gewesen ist, den Leuten die Möglichkeit zu verschaffen, sich dem Anblick von Sterbenden zu entziehen. Sterben, einstmals ein öffentlicher Vorgang im Leben des Einzelnen und ein höchst exemplarischer. Man denke an die Bilder des Mittelalters, auf denen das Sterbebett sich in einen Thron verwandelt hat, dem durch weit geöffnete Türen des Sterbehauses das Volk sich entgegendrängt. Sterben wird im Verlauf der Neuzeit aus der Merkwelt der Lebenden immer weiter herausgedrängt. Ehemals kein Haus, kaum ein Zimmer, in dem nicht schon einmal jemand gestorben war. Das Mittelalter empfand auch räumlich, was als Zeitgefühl jene Inschrift auf einer Sonnenuhr von Ibiza bedeutsam macht: Ultima Multis. Heute sind die Bürger in Räumen, welche rein vom Sterben geblieben sind, Trockenwohner der Ewigkeit. Und sie werden, wenn es mit ihnen zu Ende geht, von den Erben in Sanatorien oder in Krankenhäusern verstaut. Nun ist es aber an dem, dass nicht etwa nur das Wissen oder die Weisheit des Menschen, sondern vor allem sein gelebtes Leben, und das ist der Stoff, aus dem die Geschichten werden, tradierbare Form am Ersten, am Sterbenden annimmt. So wie im Innern des Menschen mit dem Ablauf des Lebens eine Folge von Bildern sich in Bewegung setzt, bestehend aus den Ansichten der eigenen Person, unter denen er, ohne es inne zu werden, sich selber begegnet ist. So geht mit einem Mal in seinen Mienen und Blicken das Unvergessliche auf und teilt allem, was ihn betraf, die Autorität mit, die auch der ärmste Schächer im Sterben für die Lebenden um ihn her besitzt. Am Ursprung des Erzählens steht diese Autorität. Kommentare zu Gedichten von Brecht. Zu dem ersten Gedicht des Lesebuchs für Städtebewohner. Trenne dich von deinen Kameraden auf dem Bahnhof. Gehe am Morgen in die Stadt mit zugeknöpfter Jacke. Suche dir Quartier und wenn dein Kamerad anklopft, öffne die Tür nicht, sondern verwisch die Spuren. Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg oder sonst wo, gehe an ihnen fremd vorbei, biege um die Ecke, erkenne sie nicht. Zieh den Hut ins Gesicht, den sie dir schenkten, zeige dein Gesicht nicht, sondern verwisch die Spuren. Iss das Fleisch, das da ist, spare nicht. Gehe in jedes Haus, wenn es regnet, und setze dich auf jeden Stuhl, der da ist, aber bleibe nicht sitzen. Und vergiss deinen Hut nicht. Ich sage dir, verwisch die Spuren. Was immer du sagst, sag es nicht zweimal. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie sollte er zu fassen sein? Verwisch die Spuren. Sorge, wenn du zu sterben gedenkst, dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst, mit einer deutlichen Schrift, die dich anzeigt und dem Jahr deines Todes, das dich überführt. Noch einmal, verwisch die Spuren. Das wurde mir gesagt. Das ist der Kommentar von Benjamin. Arnold Zweig hat gelegentlich gesagt, diese Gedichtfolge habe in den letzten Jahren einen neuen Sinn gewonnen. Sie stelle die Stadt vor, wie der Emigrant sie im fremden Land erfährt. Das ist richtig. Man soll aber nicht vergessen, der Kämpfer für die ausgebeutete Klasse ist im eigenen Lande ein Emigrant. Das letzte Lustrum seiner politischen Arbeit in der Weimarer Republik bedeutete für den einsichtigen Kommunisten eine Krypto-Emigration. Brecht erfuhr es als eine solche. Das mag den nächstliegenden Anlass zur Entstehung dieses Zyklus gegeben haben. Die Krypto-Emigration war die Vorform der eigentlichen. Sie war auch eine Vorform der Illegalität. Verwisch die Spuren. Eine Vorschrift für den Illegalen. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn. Eine merkwürdige Vorschrift für den Intellektuellen von 1928. Eine glasklare für den Illegalen. Sorge, wenn du zu sterben gedenkst, dass kein Grabmal steht und verrät, wo du liegst. Diese Vorschrift allein könnte veraltet sein. Diese Sorge wurde dem Illegalen von Hitler und seinen Leuten abgenommen. Die Stadt erscheint in diesem Lesebuch als Schauplatz des Daseins und als Schauplatz des Klassenkampfes. Das eine ergibt die anarchistische Perspektive, die den Zyklus mit der Hauspostille verbindet. Das andere die revolutionäre, die auf die nachfolgenden drei Soldaten weist. In jedem Falle bleibt es dabei, Städte sind Schlachtfelder. Man kann sich keinen Betrachter vorstellen, der stumpfer für landschaftliche Reize wäre als der strategisch Geschulte einer Schlacht. Man kann sich keinen Betrachter vorstellen, der den Reizen der Stadt, sei es dem Häusermeer, sei es dem atemraubenden Tempo ihres Verkehrs, sei es ihrer Vergnügungsindustrie, fühlloser als Brecht gegenüberstünde. Diese Fühllosigkeit für den städtischen Dekor, verbunden mit einer äußersten Feinfühligkeit für die spezifischen Reaktionsweisen des Städters, unterscheidet den Brechtschen Zyklus von aller vorangegangenen Großstadtlyrik. Walt Whitman berauschte sich an den Menschenmassen. Von ihnen ist bei Brecht nicht die Rede. Baudelaire durchschaute die Hinfälligkeit von Paris. An den Parisern aber nur das, worin sie ihrerseits deren Stigma tragen. Verheeren versuchte sich an einer Apotheose der Städte. Georg Heym erschienen sie voller Vorzeichen der ihnen drohenden Katastrophen. Vom Städter abzusehen war das Kennzeichen der bedeutenden Großstadtlyrik. Wo er wie bei Demel in deren Blickfeld eintrat, war der Beisatz kleinbürgerlicher Illusionen für das dichterische Gelingen verhängnisvoll. Brecht ist wohl der erste bedeutende Lyriker, der vom städtischen Menschen etwas zu sagen hat. Zu dem dritten Gedicht des Lesebuchs für Städtebewohner. Wir wollen nicht aus deinem Haus gehen, wir wollen den Ofen nicht einreißen, wir wollen den Topf auf den Ofen setzen. Haus, Ofen und Topf kann bleiben und du sollst verschwinden wie der Rauch im Himmel, den niemand zurückhält. Wenn du dich an uns halten willst, werden wir weggehen. Wenn deine Frau weint, werden wir unsere Hüte ins Gesicht ziehen. Aber wenn sie dich holen, werden wir auf dich deuten und werden sagen, das muss er sein. Wir wissen nicht, was kommt und haben nichts Besseres, aber dich wollen wir nicht mehr. Vor du nicht weg bist, lasst uns verhängen die Fenster, dass es nicht morgen wird. Die Städte dürfen sich ändern, aber du darfst dich nicht ändern. Den Steinen wollen wir zureden, aber dich wollen wir töten. Du musst nicht leben. Was immer wir an Lügen glauben müssen, du darfst nicht gewesen sein. So sprechen wir mit unseren Vätern. Die Vertreibung der Juden aus Deutschland wurde bis zu den Pogromen von 1938 in der Haltung vollzogen, die in diesem Gedicht beschrieben wird. Die Juden wurden nicht erschlagen, wo man sie fand. Man verfuhr mit ihnen vielmehr nach dem Satz, wir wollen den Ofen nicht einreißen, wir wollen den Topf auf den Ofen setzen, Haus, Ofen und Topf kann bleiben und du sollst verschwinden. Brechts Gedicht wird für den heutigen Leser aufschlussreich. Es zeigt haarscharf, wozu der Nationalsozialismus den Antisemitismus braucht. Er braucht ihn als eine Parodie. Die Haltung, die von den Herrschenden dem Juden gegenüber künstlich ins Leben gerufen wird, ist eben die, die der unterdrückten Klasse den Herrschenden gegenüber natürlich wäre. Der Jude soll, das will Hitler, so trätiert werden, wie der große Ausbeuter hätte trätiert werden müssen. Und eben, weil es dem Juden gegenüber nicht wirklich ernst ist, weil es sich in seiner Behandlung um das Zerrbild eines echten revolutionären Verfahrens handelt, wird der Sadismus in dieses Spiel gemischt. Ihn kann die Parodie nicht entbehren. Die Parodie, deren Zweck es ist, die historische Vorlage, die Expropriierung der Expropriateure dem Gespött preiszugeben. Ein anderer Brecht-Kommentar zu dem Gedicht Fatzer, komm, aus dem Fatzer-Fragment von Brecht. Verlass deinen Posten, die Siege sind erfochten, die Niederlagen sind erfochten, verlass jetzt deinen Posten. Kommentar, die Niederlagen sind weniger von ihm, dem Fatzer, als für ihn. Der Sieger soll dem Besiegten die Erfahrung der Niederlage nicht gönnen. Er soll sich auch diese noch zulegen, er soll die Niederlage mit den Besiegten teilen. Dann wird er Herr der Lage geworden sein. Tauche wieder unter in der Tiefe, Sieger, der Jubel dringt dorthin, wo das Gefecht war. Sei nicht mehr dort. Kommentar: Tauche wieder, kein Ruhm dem Sieger, kein Mitleid dem Besiegten. Inschrift in Brandmalerei auf einem Holzteller, Sowjetrussland. Erwarte das Geschrei der Niederlage dort, wo es am lautesten ist, in der Tiefe. Verlass den alten Posten. Ziehe deine Stimme ein, Redner. Dein Name wird ausgewischt auf den Tafeln, deine Befehle werden nicht ausgeführt. Erlaube, dass neue Namen auf der Tafel erscheinen und neue Befehle befolgt werden. Du, der nicht mehr befiehlt, fordere nicht zum Ungehorsam auf. Verlass den alten Posten. Kommentar: Erlaube Durchdringung einer bis zum Grausamen gehenden Härte mit Höflichkeit. Diese Höflichkeit ist bezwingend, weil man fühlt, wozu sie da ist. Sie soll nämlich den Schwächsten und Nichtswürdigsten, den Menschen schlechtweg, bei dessen Anblick man das eigene Herz merkt, zu dem Größten und Wichtigsten veranlassen. Es ist die Höflichkeit, die in der Strickübersendung zum Harakiri enthalten ist, deren Stummheit noch Raum für das Mitleid hat. Du hast nicht ausgereicht, du bist nicht fertig, jetzt hast du die Erfahrung und reichst aus, jetzt kannst du beginnen, verlass den Posten. Jetzt kannst du beginnen. Beginn wird dialektisch erneuert. Er bekundet sich nicht im Aufschwung, sondern in einem Aufhören. Die Tat, dass der Mann seinen Posten verlässt. Innerlicher Beginn gleich mit etwas äußerem Aufhören. Du, der die Ämter beherrscht hat, heize deinen Ofen. Du, der nicht Zeit hatte zu essen, koch dir Suppe. Du, über den vieles geschrieben ist, studiere das ABC. Beginne sofort damit, beziehe den neuen Posten. Hier kommt zum Vorschein, welche Kräfte die Sowjetpraxis, Funktionäre in den verschiedensten Ämtern herumzuwirbeln, in den Betroffenen frei macht. Der Befehl, fange von vorn an, nämlich heißt dialektisch erstens, lerne, denn du kannst nichts. Zweitens, beschäftige dich mit den Grundlagen, denn du bist weise genug dazu, durch Erfahrung geworden. Drittens, du bist schwach, du bist deines Amtes entsetzt, lass es dir gut gehen, damit du stärker wirst, du hast Zeit dazu. Der Geschlagene entrinnt nicht der Weisheit. Halte dich fest und sinke. Fürchte dich, sinke doch. Auf dem Grunde erwartet dich die Lehre. Zu viel Gefragter werde teilhaftig des unschätzbaren Unterrichts der Masse. Beziehe den neuen Posten. Sinke doch. Im Hoffnungslosen soll Fatzer Fuß fassen. Fuß, nicht Hoffnung. Trost hat nichts mit Hoffnung zu schaffen. Und Trost gibt Brecht ihm. Der Mensch kann im Hoffnungslosen leben, wenn er weiß, wie er dahin gekommen ist. Dann kann er darin leben, weil sein hoffnungsloses Leben dann wichtig ist. Zugrunde gehen heißt hier immer auf den Grund der Dinge gelangen. 2. Der Tisch ist fertig, Tischler. Gestatte, dass wir ihn wegnehmen. Hoble jetzt nicht weiter daran herum. Höre auf mit dem Anstreichen. Rede nicht davon, gut noch übel. So wie er ist, nehmen wir ihn. Wir brauchen ihn. Gib ihn heraus. Kommentar: Hier hat man sich ein Original von einem Tischler vorzustellen, der mit seinem Werk nie zufrieden ist, sich nicht entschließen kann, es aus der Hand zu geben. Wenn die Dichter schon vom Werk Urlaub nehmen, so wird hier diese Haltung von den Staatsmännern gefordert. Brecht sagt ihnen, ihr seid Bastler, ihr wollt aus dem Staat euer Werk machen, statt euch klarzumachen, der Staat soll kein Kunstwerk, kein Ewigkeitswert, sondern etwas Brauchbares sein. Du bist fertig, Staatsmann, der Staat ist nicht fertig. Gestatte, dass wir ihn verändern nach den Bedingungen unseres Lebens. Gestatte, dass wir Staatsmänner sind, Staatsmann. Unter deinen Gesetzen steht dein Name, vergiss den Namen. Achte deine Gesetze, Gesetzgeber. Lass dir die Ordnung gefallen, Ordner. Der Staat braucht dich nicht mehr, gib ihn heraus. Gib ihn heraus. So sagen die Lindbergs von ihrem Apparat. Was sie gemacht haben, das muss mir reichen. Knapp an die knappe Wirklichkeit heran, das ist die Losung. Armut lehren die Träger des Wissens, ist eine Mimikrie, die es erlaubt, näher an das Wirkliche heranzukommen, als irgendein Reicher es kann.